Die Erklärung des Sprechers des Ministeriums für Staatsschutz der TVRK stärkt der Armee und dem Volk den Willen dazu, die Feinde, die ein schreckliches Verbrechen begangen haben, völlig zu vernichten. Der Forscher der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Han Zhou-Hun sagte, die Feinde hätten Denke für Bombenanschlag gegen das Führungsgremium der TVRK geschmiedet und sogar einen Staatsterror mittels der radioaktiven und der biochemischen Stoffe wie Giftstoff in Nanoform geplant. Er sei höchst empört über das Verbrechen der Feinde. Man werde die USA und das landesverräterische südkoreanische Regime, die die grausamsten Methoden erfunden hätten, die mit Menschenverstand unvorstellbar seien, auf der Erde völlig ausrotten. Der Offizier der koreanischen Volksarmee Kim Jong-gyu betonte, dass man die Geheimdienste der USA und Südkoreas als die gemeinsten und grausamsten Terrorgruppen in der Welt völlig zerschmettern werde. Und der Offizier der koreanischen Volkstruppen des Innern, Ri Chol-guk, sprach, dass man den Verbrechern, die sich unvernünftig um die Erfüllung ihres dummen Traums bemühen, keinesfalls verzeihen werde. Kim Jong-hyang, Arbeiterin der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk, unterstrich, man solle die USA und die südkoreanischen Herrscher, die den Marsch der TVRK im Maljima-Tempo trotz aller feindlichen Herausforderungen stoppen wollen und tollwütige Umtriebe verüben, auf dieser Erde ein für allemal hinwegfegen.